Erster Esra kam aus Babel. Das war unter König Artasaster. Esra war der Sohn von Seraja. Zweiter Seraja war der Sohn von Asaja. Asaja war der Sohn von Hilkia. Dritter Hilkia war der Sohn von Salum. Salum war der Sohn von Zadok. Zadok war der Sohn von Ahitob. Vierter Ahitob war der Sohn von Amaja. Amaja war der Sohn von Asaja. Asaja war der Sohn von Merajot. Fünfter Merajot war der Sohn von Seraja. Seraja war der Sohn von Ossi. Ossi war der Sohn von Bulki. Bulki war der Sohn von Abisua. Abisua war der Sohn von Pinehas. Pinehas war der Sohn von Eliasar. Eliasar war der Sohn von Aaron. Aaron war der Hohepriester. Sechster Esra kam von Babel. Er war ein Schriftgelehrter. Er kannte das Gesetz von Mose. Gott gab Mose das Gesetz. Gott half Esra sehr. Der König gab Esra alles, was er wollte. Siebter Viele Israeliten zogen mit Esra. Priester und Leviten kamen auch mit. Sie gingen nach Jerusalem. Das war im siebten Jahr von König Artasaster. Achter Esra kam im fünften Monat an. Er war in Jerusalem. Das war im siebten Jahr des Königs. Neunter Esra reiste am ersten Tag des ersten Monats ab. Er kam am ersten Tag des fünften Monats an. Er war in Jerusalem. Sein Gott half ihm dabei. Zehnter Esra wollte Gottes Gesetz lernen. Er wollte es befolgen. Er wollte es Israel lehren. Elfter König Artasaster schrieb einen Brief. Er schrieb ihn an Esra. Esra war Priester und Schriftgelehrter. Er kannte Gottes Gebote gut. Zwölfter Artasaster war der König der Könige. Er schrieb an Esra. Esra war Priester. Er schrieb über das Gesetz von Gottes Himmel. Der Brief war fertig. Dreizehnter Der König befahl, jeder Israelit darf mit Esra gehen. Priester und Leviten dürfen auch mit. Sie dürfen nach Jerusalem gehen. Vierzehnter Der König schickte Esra. Sieben Berater schickten ihn auch. Esra sollte Juda und Jerusalem prüfen. Er sollte Gottes Gesetz nutzen. Fünfzehnter Esra sollte Silber und Gold mitnehmen. Der König gab es freiwillig. Seine Berater gaben es auch. Es war für Gott in Jerusalem. Sechzehnter Esra sollte auch Silber und Gold aus Babel mitnehmen. Die Juden gaben freiwillig Geld. Die Priester gaben auch Geld. Es war für Gottes Tempel in Jerusalem. Siebzehnter Mit diesem Geld sollst du Tiere kaufen. Kaufe Stiere, Widder und Lämmer. Bringe sie als Opfer dar. Das ist für Gottes Altar in Jerusalem. Achtzehnter Was du und deine Brüder tun wollt, ist gut. Nutzt das restliche Silber und Gold. Macht es nach Gottes Willen. 19. Die Geräte für Gottes Tempel. Bringe sie ganz nach Jerusalem. Gib sie dort Gott. 20. Wenn der Tempel mehr braucht, zahlt der König. Das Geld kommt aus der Schatzkammer des Königs. 21. König Artasaster befahl allen Schatzmeistern. Sie waren jenseits des Flusses. Gebt Esra alles, was er braucht. Esra ist Priester und Schreiber. 22. Gebt ihm bis zu 100 Talente Silber. Gebt ihm bis zu 100 Korweizen. Gebt ihm bis zu 100 Bad Wein. Gebt ihm bis zu 100 Bad Öl. Gebt ihm Salz, so viel er braucht. 23. Macht alles genau für Gottes Tempel. Gott befiehlt es. Dann wird der König nicht böse. Seine Söhne werden auch nicht böse. 24. Niemand darf Steuern verlangen. Niemand darf Abgaben verlangen. Das gilt für Priester und Leviten. Es gilt auch für Sänger und Arbeiter am Tempel. 25. Esra, du sollst Richter einsetzen. Nutze Gottes Weisheit dafür. Sie sollen das Volk richten. Sie sollen Gottes Gesetze kennen. Lehre die, die sie nicht kennen. 26. Wer Gottes Gesetz nicht folgt, wird bestraft. Wer das Gesetz des Königs nicht folgt, wird auch bestraft. Die Strafe kann Tod sein. Oder Verbannung, Geldstrafe oder Gefängnis. 27. Lob sei Gott. Er gab dem König diese Idee. Der König wollte Gottes Tempel ehren. Der Tempel ist in Jerusalem. 28. Gott half mir, Esra. Ich fand Gnade beim König. Ich fand Gnade bei seinen Beratern. Ich sammelte Familienoberhäupter. Sie sollten mit mir gehen.